rainbows dancing by in the morning and in the night time. There's all these secrets that I can't keep. Like in my heart there's that hotel suite, and you lived there so long. It's kinda strange now you're gone. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good, or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind? That place on memory lane you like still looks the same, but something about it's changed. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good, or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind? Die Arctic Monkeys mit dem Track Fireside vom neuesten Album AM. 2013 sind die Britpopper ja so ein bisschen zu Britrockern geworden. Die Arctic Monkeys haben ein bisschen die Ärmel hochgekrempelt, Lederjacken angezogen und ein bisschen mehr in die Saiten gehauen. Nicht gerade bei dem gerade eben gehörten Track, aber sonst schon eher rockigere Sounds auf dem neuesten Album. Ob das auch dann mit in die Jahresbestenliste kommt, das erfahrt ihr nächste Woche hier beim Jahresrückblick vom Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Maria Taylor. Ich habe Sabado dabei, Dean Wareham, die Tindersticks, Musik von Sunlux, von Robert Pollard und hier der großartige Mick Turner. Sometimes. Das war ein Track von Mick Turner von seinem neuesten Album Don't Tell the Driver. Mick Turner ist Australier und spielt ansonsten Gitarre in unterschiedlichsten Konstellationen. Am bekanntesten sicherlich sein Engagement zusammen mit Warren Ellis und Jim White als Dirty Three. Nur mit Jim White am Schlagzeug als die Tran Brothers oder seit kurzem auch mit Will Oldham als Bonnie Billy and the Marquis de Tran, auch eine ganz großartige Platte. Auf seinem neuesten Soloalbum Don't Tell the Driver hat er erneut die Fäden seines Gitarrenspiels lose mit ruhigen, intuitiven Schlagzeugsounds und einer dahingehauchten Stimme, diesmal von Caroline Kennedy McCracken, einer Australierin, gekonnt miteinander verwoben. Die Songs ziehen sich in die Länge, verlieren sich scheinbar, aber finden dann doch auf Umwegen häufig wieder zusammen. Nicht häufig, sondern eigentlich immer. Und genau das ist wichtig, genauso aber auch die losen Sounds, die Momente dazwischen, die der Stille und Enthaltsamkeit, erst sie bringen eigentlich das Ganze zur richtigen Entfaltung. Und dieses Prinzip des Songwritings hat Mick Turner seit ja auch schon gut 25 Jahren eigentlich perfektioniert wie kaum ein anderer und macht das ziemlich gut auf seinem neuesten Album Don't Tell the Driver. Hoffen wir, dass er nicht wieder 6 Jahre braucht für sein neuestes Soloalbum, so lange muss man nämlich hier drauf warten. Es geht weiter mit einem groß anderen Künstler, mit Sun Lux aus New York, sein Track Enough of Our Machines. Thank you. Das war Sun Lux mit dem Stück Enough of Our Machines. Sun Lux, ein Künstler aus New York, der eigentlich Ryan Lott heißt und gerade eben mit Lanterns seine dritte Platte veröffentlicht hat. Ganz, ganz großes Werk. War auch hier Platte der Woche nachzulesen. Nochmal eine kleine Rezension und auch Musik nachzuhören auf der Homepage unter sundayservice.de. Stuart Staples und seine Tinder Sticks sind auch schon seit über 20 Jahren unterwegs. Aus diesem Anlass gab es eine Platte, Across Six Leap Years, heißt diese davon hier, der Track Dying Slowly. I got memories, I keep them away from me. They won't be here, won't be what I want to be. I've seen it all and it's all done. Been with everyone and no one. So many squandered moments, so much wasted time, so busy chasing dreams. I left myself behind. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. So this dying slowly, it seems better than shooting myself. Yes, dying slowly, it seemed better than shooting myself. But these worms, darling, they're nibbling away at me. They go at it when I'm sleeping, won't let me get to my feet. I've seen it all and it's all done. Been with everyone and no one. So this dying slowly, it seemed better than shooting myself. Yes, dying slowly, it seemed better than shooting. If I could find the words to explain this fear, then I would shout them out. What's inside it, I would shout it out. So this dying slowly, it seemed better than shooting myself. Yeah, this dying slowly, it seemed better than shouting it out. Some coffee, pull on that good pair of pants. I can get so far towards it, the feeling just falls away. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. I'm just tired, baby, just need to lay down. I'm just tired, darling, just need to lay down. I'm just tired, baby, just need to lay down. and just tie it, darling. Just need to let down and just tie it. Guided by Voices, kaum zu überhören eigentlich vom Sound her mit dem Track Flunky Minnows. Die Band, ja gegründet von Robert Pollard 83 und dann 96 aufgelöst. Dann im Jahre 2000 wieder reformiert im Original-Line-Up. Das heißt Robert Pollard mit Tobin Sprout, Mitch Mitchell und Greg Demas und auch dabei Kevin Fennell am Schlagzeug. Der wurde nun vor kurzem wieder rausgeworfen aus der Band, weil er versucht haben soll, das Schlagzeug, das Original-Schlagzeug zu verkaufen, mit dem Guided by Voices ihr epochales Album B-1000 aufgenommen haben. Das war 1994. Und da gab es Krach zwischen dem Chef Robert Pollard und Kevin Fennell. Er hat, glaube ich, er hat es verkauft oder versucht zumindest noch, weil das glaube ich sein eigenes ist, aber trotzdem. Robert Pollard war nicht amüsiert, hat ihn rausgeworfen und jetzt macht die Band ohne ihn weiter, aber es gibt trotzdem im Februar, glaube ich, eine neue Platte angekündigt. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und es gibt auch eine neue Platte von Robert Pollard. Das ist eigentlich der Aufhänger hier. Die heißt Blazing Gentleman. Davon hören wir den Track Tonight the Rodeo. I was involved with complicated decisions. Saw patterns crammed in a golden house. Tonight's the rodeo, oh, oh, oh. Out of it is real. Tonight's the rodeo, oh, oh, oh. Everyone's still thinking you are all about it in one single blink of an eye. Listen to me, whether or not you agree, I'll see you tonight. See you. Nights, The Rodeo, das war Robert Pollard, der Track vom neuesten Album Blazing Gentleman. Ein Überblick zu behalten mit dem Output von Robert Pollard als Chronist ist ganz schön schwierig. 2012, also nach der Reunion von Gadaba Voices, haben GBV alleine 2 Alben veröffentlicht und Robert Pollard selbst auch 2 Alben. Dazu kamen diverse Singles mit Non-Album-B-Seiten-Tracks und so weiter und so fort. 2013 wurde es ein bisschen ruhiger um den Hardest Working Man des Indie-Rocks. Es gab nur eine Gadaba Voices LP, English Little League betitelt, und 2 Alben von Robert Pollard, 2 Soloalben von ihm. Die erste hieß Honey Locust Honky Tonk, schien irgendwann, glaube ich, so im Sommer. Und jetzt das neue Werk, wie gesagt, heißt Blazing Gentleman, steht den alten Material in nichts nach. Robert Pollard, wie er halt seit Jahren musiziert. Hier hören wir den Track Tea People. That sizzle, the big nose pie and pizzle, the Roman crown, the mighty knights, the signs and papers that fly like kites. Dead touch, the flesh and neon, for there are those who be on an average post, an excellent cake, so happily done and quick. Tea People, nicht Tree People, Tea People. Track von Robert Pollard vom neuen Album Blazing Gentleman, aufgenommen mit Todd Tobias, sein Kumpel und Buddy, mit dem er schon seit Jahren seine Solo-Platten aufnimmt. Der produziert das Ganze und spielt Instrumente ein, die Robert Pollard dann selber nicht spielt. Und wirklich ein waschechtes Solo-Album ohne viel Produktion, ohne viel Gastleute, die man sich vielleicht einladen könnte. Das hat Robert Pollard gar nicht nötig. Und ich glaube, er ist froh, wenn er seine Ruhe hat und nicht mit so 1000 Leuten diskutieren muss, weil er wirklich schon so eine Art musikalischer Diktator ist, was Gadaba Voice auf jeden Fall gut tut. Und ich muss ehrlich sagen, diese neue Platte hier, Blazing Gentleman, gefällt mir besser als das vorherige Solo-Album von ihm, Honey Locust Honky Tonk, und auch viel, viel besser als das letzte Gadaba Voices Album, English Little League, weil irgendwie hat mir das nicht so richtig gut gefallen. Da waren irgendwie keine guten Songs drauf, keine guten Ideen. Das klang alles ein bisschen übers Knie gebrochen. Die neue Soloplatte doch wieder um Weiten besser. Und deshalb auch hier Platte der Woche beim Sunday Service. Nächstes Hörbeispiel, Triple Sec Venus. Yeah. Triple Sec Venus, ein weiterer Track hier von Robert Pollard von seinem Album Blazing Gentleman. Ich frage mich, wie er auf seine Texte kommt. Die sind total wirr. Ich sehe da wenig Zusammenhang und er scheint ziemlich durchgeknallt zu sein. Auch seine Albencover sind ziemlich durchgeknallt. Collagen, schon seit Jahren, macht er ganz, ganz großartig das Ganze. So mit Schere nehmen, ausschneiden, zusammenkleben, wie man das so aus der Schule kennt. Er hat das wirklich perfektioniert, hat schon ganze Bildbände rausgebracht mit Collagen, die er selbst entworfen hat. Da gibt es, die heißen Eat. Die gibt es inzwischen, glaube ich, Nummer 8 oder Nummer 9. Die ersten sind auch schon vergriffen. Und die Original-Collagen, die er macht, die kann man auch kaufen. Hab ich mal geguckt auf seiner Homepage, robertpollard.com. Da muss man einige tausend Dollar für hinlegen, um die zu erwerben. Und ich glaube, das machen wirklich einige Leute. Wenn man sich die mal anguckt, sind auch wirklich richtig gut teilweise. Und er ist schon wirklich ein großer Künstler, nicht nur was die Musik angeht, auch was das Collagen-Machen angeht. Robert Pollard, ein richtiger Held aus Dayton, Ohio. Hier noch ein weiterer Track von seinem neuesten Album. This Place Has Everything. Desire to walk in dreams in a place with everything. Heartstrings and filthy things, oh. On the floors, not just in twilight, but now pick a window. Bring back something, I'll have you know. This place has everything, it's unbelievable. Desire to walk in dreams with everything. This place has everything, it's unbelievable. Desire to walk in dreams with everything. This place has everything, it's unbelievable. Desire to walk in dreams with everything. This place has everything. Tja, viel braucht Robert Pollard nicht. Gerade mal eine Minute vielleicht für diesen Song. This Place Has Everything. Wirklich einer der ganz, ganz großen Songwriter unserer Zeit. Und dass er noch so richtig gut, so richtig viel Musik macht, hätte ich nicht gedacht auf seinem letzten Hamburg-Konzert. Das muss so 2003, 2004 gewesen sein, vielleicht auch 2002. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. War hier im Logo und es war voll. Ich war in der ersten Reihe. Robert Pollard hatte abwechselnd das Mikro in der Hand, eine Bierflasche oder eine Whiskyflasche, die auch schon ziemlich leer war, als er auf die Bühne kam. Und ja, trotzdem 3 Stunden mindestens irgendwie abgerockt und immer noch am Ball, auch schon Mitte 50, grauhaarig inzwischen, aber einer der ganz Großen, wie gesagt. Sein Album hier, Blazing Gentleman von Robert Pollard hier, Platte der Woche beim Sunday Service, jetzt auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de und auch hier nochmal ein Track von Guided by Voices vom Album Little English League, The Sudden Death of Epstein's Way. Yeah. Unlimited by Voices, The Sudden Death of Epstein's Way, der Track nochmal vom Album English Little League, erschien irgendwann im Herbst 2013 und wie gesagt im Februar 2014 gibt es das neueste Gutted by Voices Album. Ich habe nicht mitgezählt, wie viel sie dann inzwischen veröffentlicht haben, aber ich glaube, das ist auch egal, Hauptsache die Platte wird gut. Eine andere Band aus den 90ern, die aus diesem Lo-Fi-Kontext kommt, sind ja Sabado. Ich habe die mal interviewt vor vielen, vielen Jahren. Das muss wirklich extrem lange her sein. Damals war Lo-Fi gerade in, gerade bei Voices wurde ein bisschen bekannter. Sabado waren schon ein Tick bekannter vielleicht. Und auf den Erfolg von GBV, von Gutted by Voices angesprochen, habe ich noch so im Kopf, dass entweder Jason Lowenstein oder Lou Barlow noch ein bisschen ablästerten und meinten, mein Gott, das ist doch irgendwie so Kindermusik, was die machen, kann man nicht richtig ernst nehmen. Und sie waren froh, dass sie ihre Originalpressung der ersten Gutted by Voices Scheiben teuer verkaufen konnten für einige hundert Dollar, obwohl sie da natürlich nur wenig für bezahlt hatten damals. Und ja, so viel Kollegenschalte gab es halt also. Ich muss ehrlich sagen, da haben sie ein bisschen Unrecht gehabt hier, die Jungs, weil Gutted by Voices über Jahre hinweg konstantere, spannendere Musik machen als Sabado. Auch deren neuestes Album Defend Yourself ja seit einigen Tagen in den Lädern, aber längst nicht so spannend, längst nicht so abwechslungsreich wie das, was Gutted by Voices machen. Hier kommt Sabado mit ihrem Track Oxygen. Overthinking gone. This is how we waste. So ein Musiker, der seine Sternstunden in den 90er Jahren hatte, Dean Wareham. Damals hat er mit Galaxy 500 tolle Musik gemacht und drei großartige Platten aufgenommen, zusammen mit Damon Krukowski und Naomi Young. Dean Wareham hat dann die Band geschmissen sozusagen, hat mit Luna weitergemacht. Nicht ganz so erfolgreich, nicht ganz so schöne Musik und jetzt seit kurzem auch solo unterwegs. Seine neueste Platte heißt Emancipated Hearts, ein Mini-Album. Davon hörten wir den Track. Moment, da steht's drauf. The Ticking is the Bomb. Dean Wareham, auf jeden Fall früher 10-mal spannendere Musik gemacht, obwohl es natürlich heute immer noch nett ist. Aber nett ist halt nicht großartig. Ihr hört den Sunday Service. Hier geht's weiter mit dem frischen, neuen, jungen Jake Buck und seinem Track Messed Up Kids. Johnny deals a bitter blow on the side. Thinks that he's invincible, hates a fight. Janie walks the streets alone, she was fine. But she got kicked out of her home in hard times. The messed up kids are on the corner with no money. Breeze block palisades. Jake Buck, ein ziemlich talentierter, guter Künstler aus England mit dem Track Messed Up Kids. Vor kurzem hat er mit Shangri-La gerade eben erst sein zweites Album veröffentlicht, das ja immer das Schwierige ist nach dem ersten großen Erfolg. Aber er hat nahtlos, glaube ich, an den Erfolg seines Erstlingswerks anknüpfen können. Lily heißt eine Band von einem gewissen James Weller. Der kommt aus Brighton und hat hier eine EP veröffentlicht. Looper heißt die. Das Ganze als Vorbote für ein demnächst erscheinendes Debütalbum. Wir hören da mal rein. Hier kommt der Track The Sparrow in the Lemon Tree von Lily. Call me on the phone. I can't breathe with Ein Track von Maria Taylor von ihrem neuesten Album Something About Knowing. Aus Kanada kommen dann Devin Sproul und Mike O'Neill. Mike O'Neill war früher mal Bassist bei den Inbreds. Jetzt ist er mit Devin Sproul im Duett unterwegs. Colors heißt ihr aktuelles Album. Und hier kommt ihr Track Talk to You. Down at the seahorse, to some loud R&B horns, you danced with a pensioner. She said, forgive everybody, be happy to be here. When you're sure of yourself, you'll know. They wanna talk to you, they wanna talk to you. They wanna talk to you. kids in your city. Happy to see you, happy to know where you've been. Pouring your coffee, selling guitar strings, doing it all again. They wanna talk to you. They wanna. Musik aus Toronto mit Devin Sproul und Mike O'Neill. Talk to You, ein Track vom Album Colors. Ich spreche wieder zu euch. Talk to You. Nächste Woche an dieser Stelle, da gibt es den Sunny Source Jahresrückblick. Auf jeden Fall einschalten, nicht vergessen. Und letzter Track heute kommt von Best Coast, vom Album Fade Away, vom Mini-Album Fade Away, der Track I Wanna Know. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle, wie immer.